Geschäftsidee. Ich mache dieses Jahr so einen Sex-Adventskalender, in dem aber ungewöhnliche, teils wirklich anregende, teils bisschen ESO-mäßige, aber auch absurde und traurige Überraschungen in jedem Säckchen sind. Bestellung also aus der Hüfte wie folgt. Am 1. eine Tasse mit Klitorisverherrlichung, am 2. ein Fisch aus Schokolade, am 3. ein altes Sega-Spiel, wo aber die Kontakte feucht glänzen, am 4. ein Hund aus Kastanien, am 5. ein Badezusatz, Rosmarin, Rose, Sand, am 6. Erdnussbutter, am 7. eine neckische Satinmaske, wo über beiden Augen Augen aufgemalt sind, am 8. das Rezept für Sperma, das mal in der Testcard war, am 9. zwei fickende Nikoläuse, am 10. ein Zettel mit einer besinnlichen Frage zu Slow Loving, am 11. ein kleiner Pflaumenschnaps, am 12. ein Schokoriegel, wegen der Geschichte mit Mick Jagger und dem Schokoriegel, am 13. 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Zucker, eine Tasse Öl, am 14. eine Walnuss, ein Stück von einem Gartenschlauch, das Mundstück einer Posaune und mehr Öl zum Üben von Analverkehr. Am 15. Sprühsahne, leicht überm Haltbarkeitsdatum. Am 16. eine Peitsche aus Wolle. Am 17. ein Musterbuch mit ganz kleinen Stoffstücken, auch Kunststoffe, zum Fetischschnuppern. Am 18. ein Hundekostüm zum Ausschneiden. Ohren, Nase, Schwanz. Am 19. Zauberpille, die dich in einen Mann verwandelt, also Süßstoff. 20. Streichhölzer, die aussehen wie ein Harry Potter Zauberstab. 21. 1 cm Maß. 22. Holz. 23. sehr klein gedruckte Werkausgabe von James Joyce. Und am 24. Unterwäsche in Obstform. Am 25. dann alles von vorne.